Ja, wie gesagt, das Thema, hat unser lieber Bruder schon mit Recht gesagt, ist natürlich sehr heikel, sehr emotionsbesetzt, Lieder. Für viele ist es eine Geschmacksfrage und die sagen, naja, wir mögen es gerne modern und flott. Und da gibt es andere, die mögen das halt altmodisch und langweilig. Und das ist eigentlich denen ihr Problem. Und eigentlich darf man ja darüber gar nicht streiten. Wir sollen doch da tolerant sein und alle möglichen Arten von Musik haben doch ihren Platz. Manche sagen vielleicht, wir wollen eigentlich nur die moderne Musik. Das sind alles so Dinge, die man hört. Und ich denke, auch da ist es wichtig, dass wir wirklich sagen, wir wollen uns vom Wort Gottes leiten lassen. Wir wollen den Willen Gottes tun von ganzem Herzen. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass wir selber liebgewordene Einstellungen und Gewohnheiten ändern müssen. Das sollte eigentlich die Grundhaltung jedes Gläubigen sein. Sollte auch die Grundhaltung jeder Gemeinde sein, zu sagen, Herr, uns geht's nicht darum, was ist das Bedürfnis der Leute, die hier zu uns kommen, sondern uns geht's darum, was ist dein Wille? Was ist dir wohlgefällig? Nicht, was ist unseren Besuchern wohlgefällig? Ja? Eine besucherfreundliche Gemeinde ist eine christusfeindliche Gemeinde, wenn man also besucherfreundlich im modernen, heutigen Sinn von seeker-friendly, von Gemeindewachstumsbewegung versteht. Ja? Eine wirklich geistliche Gemeinde, wo der Herr im Mittelpunkt ist, die ist automatisch auch für aufrichtige, geistlich gesinnte Besucher anziehend. Ja? Dafür braucht die gar kein Programmrummel machen und nicht irgendwelche humanistischen Köder und Tricks auslegen, sondern für einen geistlich gesunden Gläubigen ist es anziehend, wenn er erfährt, das Wort Gottes wird hier klar gepredigt. Das sollte das erste Kriterium sein. Eine Gemeinde, in der der Herr im Mittelpunkt ist und ehrfürchtig auch respektiert wird mit seinen Ordnungen und eine Gemeinde, in der das Wort Gottes klar gepredigt wird, das ist eine attraktive Gemeinde für geistlich gesinnte Christen. Ja? Und das sind eben diese Dinge, die da alle eine Rolle spielen. Aber es geht darum, dass es ganz sicher Lieder gibt und Entwicklungen in den heutigen Gemeinden, die sind dem Herrn absolut nicht wohlgefällig. Vielleicht lesen wir gerade mal aus dem Propheten Amos diese Stelle, Amos 5, die eben auch den Titel unseres Beitrages ausmacht. Ja, Vers 21, Amos 5, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Harte Worte, ernste Worte, Worte, die zeigen, das war ja gerichtet an das abtrünnige Volk Israel damals, dass Gott mit ihrem Gottesdienst absolut nicht einverstanden war, sondern ihn verabscheut hat, weil er war vermischt mit Götzendienst. Das war die Zeit, wo die Israeliten den Herrn anbeten wollten bei den goldenen Kälbern von Bethel und Dan. Und das war Gott ein Greuel. Ja? Das bedeutete, man hat immer noch dem Herrn geopfert, unter anderem, ja, man hat dem Baal auch geopfert, aber man hat dem Herrn geopfert vor einem Götzenstandbild und mit Opfern, die er nicht in seinem Wort vorgeschrieben hat. Sonst hätten sie alle nach Jerusalem müssen, denn der Herr hat ganz klar gesagt, dort ist der Ort an meinem Heiligtum, wo mir die Opfer dargebracht werden sollen. Und deswegen war dieser ganze Opferbetrieb von Israel, war Gott nicht wohlgefällig, er war ein Greuel vor Gott. Und das ist etwas, da haben wir eine geistliche Lektion draus zu lernen, auch für die neutestamentliche Gemeinde. Die neutestamentliche Gemeinde hat einen sehr herrlichen, erhabenen und ernsten Auftrag. Und das ist, dass sie gewürdigt wurde, als der Tempel Gottes und als die Priesterschaft Gottes den ewigen Gott anzubeten. Und dieser Auftrag ist geistlich umkämpft. Das möchte ich uns heute noch einmal bewusst in Erinnerung rufen. Ich möchte vielleicht zunächst einmal lesen, auch diese grundlegenden Worte aus Johannes 4, die einfach diesen Willen Gottes in Bezug auf den Menschen deutlich machen, dass Gott Anbeter sucht, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Eine ganz wichtige Wahrheit. Wir lesen das in Vers 22 folgende, es geht ja um dieses Gespräch des Herrn Jesus mit dieser samaritischen Frau, die gesagt hat, ihr betet in Jerusalem an und wir beten in Samaria, aber auf dem Berg Gerizim an. Und dann geht es darum, dass der Herr ihr sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, das ist eine ganz tiefe und grundlegende Wahrheit, die hier mitten in einem evangelistischen Gespräch von dem Herrn geoffenbart wird. Eine Wahrheit, die uns zum Nachdenken bringen sollte. Gott, der ewige, allgenugsame, heilige Gott, der hocherhaben thront und der den Menschen überhaupt nicht nötig hat. Gott sucht Anbeter. Gott sucht Menschengeschöpfe, die ihn ehren und anbeten, die verstehen, wer er ist und was er getan hat für uns und die ihm dafür den Dank bringen und das Lob und die Ehre und die Huldigung, die Anbetung. Das ist eine gewaltige Offenbarung. Das heißt, es gehört zu den höchsten Vorrechten und es ist Gott wohlgefällig, wenn erlöste Menschen ihn in der rechten Herzenshaltung anbeten. Und es ist auch gar nicht so selbstverständlich, der natürliche Mensch kann Gott nicht anbeten. Jemand, der nicht bekehrt ist, der nicht wiedergeboren ist, der nicht den Herrn Jesus hat, kann Gott nicht im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ihm fehlt weder, sowohl der Geist fehlt ihm, als auch die Wahrheit fehlt ihm. Ja? All das kann uns nur der Herr Jesus geben. Er allein kann uns zu Priestern und Anbetern machen, die Gott wohlgefällig sind und ihm nahen dürfen. Das ist ein großes Privileg, das Gott uns da gibt. Und Gott möchte, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes in einer geistlichen Weise anbeten. Und das heißt, nicht in einer fleischlichen, nicht in einer menschlichen, nicht so, wie es die Menschen tun, mit Ritualen, mit Trommeln, mit irgendwelchen Weihrauch, mit Kerzen, mit irgendwelcher menschlicher, sinnlicher Atmosphäre. Das, was wir beispielhaft in katholischen und orthodoxen Gottesdiensten finden, ja, das ist alles Gott nicht wohlgefällig. Darum geht es Gott nicht. Im Geist anbeten bedeutet auch, dass der Ort der Anbetung nicht die Erde ist, sondern das himmlische Allerheiligste. Ja, wenn wir das müssen wir verbinden mit der Lehre von Hebräer 10 und das zeigt uns auch nochmal dieses herrliche und gewaltige und dieses Vorrechts der Anbetung. Wenn wir Hebräer 10 lesen, da geht es im Grunde auch um unseren priesterlichen Dienst, um unser Gebetsleben. Vers 19. Die Grundlage dafür ist das vollkommene Sühnopfer, das für uns vergossene Blut, das ein für alle Mal geschehene Opfer, das uns geheiligt hat und vollkommen gemacht hat. Das ist am Anfang von Hebräer 10. Und dann lesen wir, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Und hier ist von dem himmlischen Heiligtum die Rede, nicht von dem irdischen. Ja, wer kann ich jetzt nicht ausführen, aber wer den Hebräerbrief kennt und studiert, weiß, es geht um das himmlische Allerheiligste, wo der Herr Jesus für uns hineingegangen ist und sein Blut dort hineingebracht hat, damit es für uns spricht. Und aufgrund dieses Blutes können wir jetzt in dieses Heiligtum, weil er uns vorangegangen ist und uns den Weg in das himmlische Heiligtum, die Gegenwart Gottes im Himmel, gebahnt hat. Den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also wir sollen hinzutreten in das himmlische Allerheiligste. Nun für einen Juden, und der Hebräerbrief war ja an Juden geschrieben zunächst einmal, war das eine gewaltige Vorstellung. Denn die Juden wussten, dass es gefährlich ist, dass es im Grunde etwas sehr, sehr Ernstes ist, überhaupt das Heiligtum Gottes zu betreten. Wir wissen von den jüdischen hohen Priestern späterer Zeit, dass wenn sie in das Allerheiligste gingen, dann haben sie offensichtlich eine Schnur um ihren Fußknöchel gebunden gehabt, damit, falls Gott sie richtet und sie tot umfallen im Allerheiligsten, dass sie dann nach rausgezogen werden konnten. Denn es durfte ja niemand anders außer dem hohen Priester dort hineingehen. Ja, da war eine gewisse Ehrfurcht da. Und nun sagt Der Geist Gottes den Gläubigen, die durch den Herrn Jesus geheiligt sind. Ihr habt Freimütigkeit, in das himmlische Allerheiligste, in die Gegenwart des ewigen Gottes zu treten. So groß ist dieses Opfer, so wirksam ist dieses Blut Jesu Christi, dass es aus schmutzbeladenen, verkehrten, verdorbenen Sündern Heilige macht, die freimütig in die Gegenwart Gottes treten können. Das ist gewaltig. Und dort ist der Ort unserer Anbetung. Ja? Deswegen ist es ganz unwichtig, in was für einer Örtlichkeit wir uns versammeln. Wir brauchen keine Kirchenfenster, keine Kreuze, keine irgendwelchen religiösen Symbole in unseren Versammlungen, sondern wir brauchen Christus in der Mitte und im Herzen. Dann findet wahre Anbetung statt. Das ist überhaupt von allen Äußerlichkeiten eben unabhängig eine Frage des Geistes und nicht des Fleisches und der Äußerlichkeit. Aber dieser Gottesdienst im Geist, diese Anbetung im Geist in der Wahrheit, erlegt uns auch ganz bestimmte Rücksichtnahmen oder ganz bestimmte Weise auf, wie wir Gott anbeten. Wir können nicht mit allen Methoden, mit allen menschlichen Mitteln Gott anbeten, sondern das ist ein heiliger Priesterdienst, der eben auf eine geistliche Weise geschehen muss. Und das ist in diesem im Geist und in der Wahrheit auch mit enthalten. Vielleicht lesen wir auch noch einmal diese Stelle, die diesen Priesterdienst beschreibt in 1. Petrus 2, damit wir das auch tiefer verstehen, worum es da geht. 1. Petrus 2, Abvers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also die Voraussetzung für den Priesterdienst ist, wir müssen zu dem Herrn Jesus im Glauben und in Buße gekommen sein. Vorher sind wir tote Steine, die in diesem Tempel überhaupt nicht taugen. Erst der Herr Jesus macht uns lebendig und erst der Herr Jesus gibt uns dieses Vorrecht, in diese Priesterschaft einzutreten. Und diese Priesterschaft hat eben nichts zu tun mit der katholischen falschen Priesterschaft, sondern jeder Gläubige ist Priester. Ja, das ist eine wichtige Wahrheit, die in der Reformation erkannt wurde, aber auch nur unvollkommen umgesetzt wurde. Ja, aber das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Wir haben dieses Vorrecht durch den Herrn Jesus. Wir sind als Gemeinde ein geistliches Haus. Das heißt, ein durch den Geist Gottes gewirkter Tempel, in dem Gott wohnt. Wir haben das heute Morgen schon gehabt, 2. Korinther 6, ja, diese Verheißung, ich will in ihrer Mitte sein. Ich will unter ihnen wandeln. Und das ist der Charakter des Tempels, eine Wohnstätte Gottes und zugleich eine Opferstätte, wo dem lebendigen Gott priesterlicher Dienst dargebracht wird. Ja? Und die Gemeinde ist der Tempel und die Gemeinde ist auch die Priesterschaft. Das lehrt uns Gottes Wort. Wir sind heilige Priester, geheiligt durch den Heiligen Geist, geheiligt durch das Blut Jesu Christi. Aber das bedeutet natürlich auch, dass unser Priesterdienst ein Geheiligter sein muss. Wenn wir uns vorstellen, dass im jüdischen Tempel die Priester gekommen wären und hätten da mit irgendwelchen Zimbeln und irgendwelchen lauten Schlagzeuginstrumenten einen Tanz aufgeführt, die wären alle tot umgefallen. Ja, nur weil die Charismatiker so gerne auf falsche alttestamentliche Vorbilder verweisen, ja, auf irgendwelche Psalmen, die davon sprechen, dass die Israeliten außerhalb des Tempels Psalmen gesungen haben mit Zimbeln und mit Hörnerschall und mit Tanzen manchmal auch. Das war die alttestamentliche äußerliche Art der Anbetung, weil die alttestamentlichen Gläubigen eben nicht Zugang ins himmlische Heiligtum hatten. Wir müssen da heilsgeschichtlich unterscheiden. Die neutestamentliche Anbetung findet im himmlischen Heiligtum statt. Und dort haben fleischliche und sinnliche Elemente wie Tanz im Gottesdienst oder sonst irgendwas überhaupt nichts verloren. Ja, das müssen wir unterscheiden von der alttestamentlichen Art des Gotteslobs. Wir sind auf einer viel höheren Ebene als die Gläubigen im Alten Testament. Ja? Und unser Vorbild sind nicht irgendwelche Leviten, sondern unser Vorbild sind die Priester, die ins Heiligtum gegangen sind und die haben dort nicht irgendwelche seltsamen Dinge gemacht. Ja? Da war äußerste Zucht und Nüchternheit und Ehrfurcht, wo die Priester im Heiligtum ihren Dienst getan haben. Ja, das nur, damit wir auch verstehen, was hier an Verführung läuft. Ja, da werden ja Bibelstellen gebracht, aber genau die falschen. Ja, lasst uns im Vorhof tanzen und jubeln. Ja, wir sind nicht im Vorhof, ihr Lieben. Ja, wir sind im Heiligtum. Und das muss sich auch auswirken auf unsere Anbetung. Ja, also wir sind ein geheiligtes Priestertum und dieses Priestertum hat die Aufgabe, Gott zu opfern. Und wir können Gott gar keine anderen Opfer bringen als Dank- und Lobopfer und geistliche Opfer. Und das allererste Opfer, was wir Gott bringen dürfen, das finden wir in Römer 12, Vers 1. Und das ist auch die Grundlage von jedem wirklichen geistlichen Dienst. Wollen wir uns nur mal noch daran erinnern. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Na? Damit fängt Gottesdienst an, dass ich sage, Herr Jesus, ich will mich dir weihen, zur Verfügung stellen, Geist, Seele und Leib ganz rückhaltlos. Das ist eine Grundlage von ganz vielem anderen. Grundlage von Segen, von Vollmacht, von der Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wenn wir das verweigern, wenn wir sagen, Herr, du bekommst die Hälfte meines Lebens, aber die andere Hälfte will ich für mich behalten. Tja, ihr Lieben, so bekommen wir keinen Segen. So können wir auch dem Herrn nicht wirklich im Segen und in Kraft dienen. Gott will uns ganz, nicht nur halb. Und wir sollen ganze Sache mit ihm machen, dass wir nicht mehr für uns selbst leben. 2. Korinther 5. Vers 14 folgendes, sondern für ihn, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Ja? Für den Herrn Jesus leben. Und dann geht es weiter mit geistlichen Opfern und die finden wir in Hebräer 13. Da gibt es zwei. Das Wichtigere zuerst, Vers 15, durch ihn, wiederum durch Christus, alles geschieht nur durch Christus in diesem geistlichen Dienst als Priester. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist also dieses Opfer des Lobes und der Anbetung. Ja, das ist das herrlichste und vorrangigste Opfer, das wir Gott bringen können. Nur einmal so gefragt, wie sieht es aus in unseren Gemeinden? Ich habe nur manchmal festgestellt, in vielen Gemeinden ist es so, dass da Lieder gesungen werden, die werden natürlich alle irgendwo für Gott gesungen. Aber die Frage ist, wie viele Lieder in unseren Gemeinden sind wirklich an Gott gerichtet und sind Lob- und Preislieder, Anbetungslieder im guten, gesunden Sinn. Und wie viele sind glaubensstärkende, ermunternde Glaubenslieder? Die haben ja auch ihre Berechtigung, wir haben das in Epheser 5 gelesen. Nur, wenn wir von 5 Liedern nur eines als Loblied zu Gott singen und 4 zu uns, würde ich mal sagen, dann sollten wir uns überlegen, ob wir dann nicht zu menschenzentriert sind. Ja? Also ein Lobopfer für Gott ist ein Lied, das sich an Gott wendet und das wirklich von Gottes Größe, Gnade, Güte und Treue handelt und nicht von uns Menschen. Ja? Wenn ich sage, du meine Seele singe, dann singe ich ein Ermunterungslied für mich. Oder für die anderen Gläubigen. Ja? Aber wenn wir uns wirklich an Gott wenden, das ist nochmal eine andere Sache. Und das ist eigentlich im strengeren Sinn der Dienst des Lobes, das Lobopfer. Ja? Das richtet sich an Gott. Da haben wir in den Psalmen viele kostbare Vorbilder davon. Und dieses Lobopfer ist Gott wichtig. Dieses Lobopfer ist aus meiner Sicht auch mit die wichtigste Berufung der Gemeinde. Ich habe das hier, glaube ich, an dieser Stelle auch schon gesagt, dass ich 3 Aufträge für die Gemeinde sehe. Der Auftrag nach oben, das ist für mich der wichtigste, nämlich eben genau dieser Priesterdienst des Lobes und der Anbetung für Gott. Der Auftrag nach innen, die Erbauung der Gläubigen, die Verkündigung des Wortes, die gegenseitige Ermunterung. Und dann der Auftrag nach außen, der natürlich auch ganz wichtig ist, nämlich das Zeugnis des Evangeliums, damit Sünder gerettet werden. Diese 3 Dinge gehören zusammen und ich persönlich denke trotzdem, dieser erste Auftrag ist der wichtigste und der erhabenste und der auch am meisten vergessen wird in gewisser Weise. Ja? Aber dann werden auch die anderen nicht richtig ausgeführt, wenn dieser Auftrag missachtet wird. Ja, das muss man, denke ich, auch so sehen. Aber wie gesagt, auf jeden Fall ist es ein klarer Auftrag für uns. Ja, und es bedeutet, dass wir auch uns Gedanken machen müssen, wie können wir diese Anbetung, dieses Lob, Opfer für Gott in der rechten Weise gestalten. Und jetzt kommen wir zu diesem problematischen Komplex der Musik. Und da müssen wir eines klar feststellen. Wir leben in der Frage der Anbetung auch in einem gewaltigen geistlichen Kampf- und Spannungsfeld. Das heißt, da findet ein geistlicher Kampf statt. Warum? Weil der Satan, dieser gefallene Engel, er hat sich ja bestrebt, sich an die Stelle Gottes zu setzen und er hat selber Anbetung für sich verlangt und gewünscht. Wir sehen das am schärfsten in dieser erschütternden Stelle in Matthäus-Evangelium, wo diese Versuchung unseres Herrn Jesus geschildert wird und wo letztlich der Gipfelpunkt der Bosheit und Verführung vom Satan ist, Vers 8, Matthäus 4. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Also der Feind will Anbetung haben. Der Feind will Gott die Anbetung rauben und sie für sich selbst in Anspruch nehmen und auf sich selbst umlenken. Das ist eine der grundlegenden Tatsachen auch der ganzen Geschichte Israels, dass der Feind immer wieder versucht hat, das Volk Gottes von diesem Auftrag der priesterlichen Anbetung abzulenken und es dahin zu bringen, dass es die Götzen und damit den Satan, der hinter den Götzen steht, anbetet. Und wenn ihr unter dem Gesichtspunkt einmal die Geschichte Israels so ein bisschen durchschaut, dann werdet ihr feststellen, das fängt erschreckend früh an. Das fängt eigentlich an mit diesem berüchtigten Tanz um das goldene Kalb, der ja schon ganz kurz nach dem Bundesschluss stattgefunden hat, wo die Israeliten letztlich ein Fest für den Herrn feiern wollten, ja, Amos 5, nicht vergessen, ich hasse eure Festversammlung. Und sie haben es getan in der Art des heidnischen Götzendienstes. Es war angeblich für den Herrn, aber sie haben ein goldenes Kalb gemacht, obwohl ihnen der Herr kurz vorher gesagt hat, du sollst dir kein Bildnis machen. Ja, das ist erschütternd. Ja, und sie haben eine tolle Zeit dabei gehabt. Das Volk stand auf, um sich zu vergnügen. Ja, und das war genau diese Form von heidnischem Götzenkult, den die Leute gekannt haben, von früher, von Ägypten, von ihren, die waren ja damals schon im Götzendienst verhaftet. Ja, das sagt ja der Prophet dann später, dass Gott sagte dem Volk, ja, ihr habt ja in der ganzen Zeit in der Wüste, habt ihr eure ägyptischen Götzenbilder mit euch rumgeschleppt. Ihr habt ja gar nicht mir wirklich gedient. Ja? Also da sehen wir, in was für einem Zustand das Volk war. Und der Feind hat auch später immer wieder versucht, das Volk wegzulenken von seinem priesterlichen Auftrag, und hinzulenken zum Götzendienst. Und wir finden das eben auch zum Beispiel an dieser Stelle, wo eben diese Verführung von Bileam ist. Und wir wissen ja, dass eben wir gewarnt werden, auch in der Gemeinde wird der Weg Bileams und der Irrtum Bileams verkündet werden, nämlich die Vermischung von Götzendienst und Gottesdienst. Die Verderbung des Gottesdienstes durch Götzendienst, durch Vermischung. Und das war genau das, wo dann eben der Balak gescheitert ist mit dem Versuch, das Volk zu verfluchen. Und da steht noch, Bileam sieht das Volk noch in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, in seiner Stellung vor Gott unangreifbar. Und dann sagt er, und das war ihm vom Satan eingegeben, es gibt einen Trick, ich kann es nicht verfluchen, aber versuche sie durch Sinnlichkeit, durch Hurerei zum Götzendienst zu bringen, dann wird Gott von ihnen weichen und dann kannst du sie besiegen. Ja? Und das hat geklappt. Ja. Israel ließ sich einladen zu den Götzenfesten der Moabiter und hat Hurerei getrieben und dann kam das Gericht über sie. Ja. Also das ist diese Lektion, die uns Gottes Wort nahe bringt. Das ist in der neutestamentlichen Gemeinde eine Gefahr, dass sich die neutestamentliche Gemeinde zum Götzendienst verleiten lässt und dadurch auch unter das Gericht kommt und ihre Segensstellung und ihr Vorrecht des geistlichen Gottesdienstes verliert. Ja, und letztlich, wir haben heute Morgen über die katholische Kirche gesprochen, das war genauso ein brutaler und listiger Angriff des Satans auf die Anbetung der Gemeinde, auf diesen Priesterauftrag, ja, dass eben aus der apostolischen Gemeinde diese entartete Kirche entstanden ist mit einer falschen Priesterschaft, mit einem falschen Opfer, mit einer falschen Anbetung, einem falschen Jesus. Ja, es war eine geistliche Katastrophe. Ja. Und deswegen müssen wir da wachsam sein. Das wird natürlich gerade auch in der Endzeit findet ein enormer geistlicher Ringkampf um die Anbetung der Gemeinde statt. Der Satan versucht selber für sich Anbetung zu erlisten. Und wir finden das ja in Offenbarung 13, dort ist es dann soweit. Ja? Dort wird dann eben der falsche Prophet die Leute verleiten, das Tier anzubeten und die Schlange, den Satan selber. Ja? Und das müssen wir im Auge behalten, wenn wir diese Frage der modernen Anbetungsmusik, der modernen Lobpreismusik, der Rock- und Popmusik im Heiligtum Gottes prüfen wollen und bedenken wollen. Dass hier eben eine Frontstellung stattfindet, wo auf der einen Seite Gott nach lauterer geistlicher Anbetung verlangt und das unser Vorrecht und unser Auftrag ist, und wo auf der anderen Seite der Feind versucht, Elemente des heidnischen Götzendienstes in die Gemeinde hineinzuschmuggeln. Und ich möchte da nur darauf verweisen, im April wird mein nächstes Buch rauskommen. Das ist eine Überarbeitung meines ersten Buches, nämlich Charismatischer Lobpreis, fremdes Feuer im Heiligtum Gottes. Und da habe ich eine ganze Anzahl von neuen und sehr, sehr entlarvenden Zitaten über den Charakter von Rock- und Popmusik zusammengetragen. Und zwar zum Teil von weltlichen Experten, die im Grund erschütternde Aussagen machen, erschütternd in ihrer Offenheit. Und es geht um Rock- und Popmusik und ihre geistliche Beurteilung, denn letztlich ist der ganze charismatische Lobpreis und ganz viel, 90% der heutigen modernen Gemeindemusik ist Rock- und Popmusik in der einen oder anderen Form. Ja? Und das sagen die Leute ja auch ganz offen. Der Rick Warren hat gesagt, das Erfolgsgeheimnis meiner Megagemeinde war, dass wir alle die alten Glaubenslieder rausgeschmissen haben auf die Müllkippe und dass wir nur noch Rock- und Popmusik gespielt haben. Da sind die Leute geströmt. Ja, das ist doch interessant. Nicht die Predigt war da wichtig, sondern dass die Rock- und Popmusik regiert hat, die Leute regiert hat. Und was ist das für eine Musik? Da geht es nicht um Geschmacksfragen, da geht es um geistliche Fragen. Ich will mal von einem sehr kompetenten, sehr engagierten Experten der Rock- und Popmusik, einem weltlichen Menschen, ein paar Zitate bringen. Der war begeistert für Rock- und Popmusik und der hat auch entsprechend gelebt. Mit 55 Jahren ist er an Leberzirrhose gestorben, Drogenmissbrauch, ja, war aber Universitätsdozent und eine anerkannte Autorität auf dem Gebiet des Rock und Pop. Und er schreibt, die grundlegenden Riffs, Licks, Bassfiguren und Trommelrhythmen, die Rock'n'Roll zum Rock machen, können letztlich zurückverfolgt werden zur Musik Afrikas, die in erster Linie eine spirituelle und rituelle Natur hat. In einem gewissen Sinn ist Rock'n'Roll eine Art von Voodoo, das gegründet ist in einer kraftvollen Tradition der Naturverehrung. Interessant, hm? Also die Leute wissen das, die sagen ganz offen, diese Musik ist Zaubermusik. Diese Musik hat ihre Macht über die Menschen darin, dass da Trommelrhythmen verwendet werden, mit denen schon die afrikanischen Naturvölker die Geister gerufen haben und in Ekstase gekommen sind, in Trance, in einen Zustand der künstlichen Euphorie, wo Geistesmächte von ihnen Besitz ergriffen haben. Das ist der Kern des Götzendienstes, nicht nur in Afrika, überall, Asien auch, ja. Aber genau das ist letztlich auch die innere Quelle der Rock- und Popmusik, ja. Und es gibt eine ganze Anzahl von ähnlichen Zitaten. Ich kann die nicht alle erwähnen, aber ich möchte vielleicht noch ein paar einfach mal so anführen, dass man so ein bisschen eine Vorstellung hat. Little Richard, ein bekannter Rocksänger, der ab und zu mal versucht hat, sich halbherzig zu Christus zu bekehren, hat gesagt, meine wahre Überzeugung über Rock'n'Roll ist die, ich glaube, diese Art von Musik ist dämonisch. Viele Beats in der heutigen Musik stammen aus dem Voodoo, von den Voodoo-Trommeln. Ich glaube, dass diese Sorte Musik Menschen von Christus wegtreibt. Sie ist ansteckend. Das ist interessant. Der muss es wissen. Ja, der hat sie die ganze Zeit gemacht. David Bowie sagt, Rock war immer schon die Musik des Teufels. Du kannst mich nicht davon überzeugen, dass sie das nicht ist. Ich bin ehrlich überzeugt von allem, was ich gesagt habe. Ich bin überzeugt, dass Rock'n'Roll gefährlich ist. Ist auch interessant. Ne? Gabriele Roth, eine als Großstadt-Schamanin bezeichnete Veranstalterin von Tanz- und Musikworkshops, sagt in einem Interview, gib dich dem Beat hin, gib dich dem Beat nochmal hin und nochmal und nochmal und irgendwann hast du einen Zustand von Ekstase erreicht. Ja, also darum geht es bei der Rock- und Popmusik und wie gesagt, ihr könnt es gerne mal nachlesen. Ich rate euch auch wirklich, das etwas gründlicher zu lesen, weil da muss man natürlich argumentieren, vor allen Dingen bei den jungen Leuten, die begeistert sind von dieser Musik und völlig angesteckt von ihr und gesteuert, dass das gefährlich ist, dass das ein ganz grundlegender Widerspruch ist zu jedem geistlichen Dienst für den Herrn Jesus. Aber das ist eine Tatsache, diese Rhythmen, diese rhythmusbetonte Ekstasemusik ist direkt aus dem Götzendienst entnommen und sie in den Gottesdienst der Gemeinde zu bringen, ist ein Gräuel vor Gott, ist eine massive Sünde, ist eine Verunreinigung und es macht den Gottesdienst unakzeptabel für Gott, bin ich fest davon überzeugt. Ja? Und davon muss man natürlich prüfen, aber es ist eben aus meiner Sicht eine Tatsache, dass ein Christ, der diese Musik hört, weltlich oder christlich ist, ganz egal, aber die christliche Rock- und Popmusik ist eigentlich noch schlimmer wie die weltliche, ja? Weil sie letztlich noch den Namen des Herrn Jesus mit hineinnimmt in diese unreine, ekstatische, rebellische Musik. Ich könnte noch viele Zitate anführen, dass diese Musik nach den Beurteilungen ihrer eigenen Anhänger eine rebellische Musik ist, eine sinnliche Musik, die letztlich auf ja, Sinneserfüllung, auf orgiastische Erfüllung, auf Ekstase, auf eine Begegnung mit Geistern aus ist und die Menschen süchtig macht. Man will immer wieder diese Musik hören, man muss sie hören. Ja, sie gibt einem einen Kick, ein besonderes Erlebnis und das will der Mensch immer wieder haben und sucht es. Und dann sag mal so einem Rock- und Pop-Anhänger, versuch doch mal 4 Wochen lang kein bisschen von der Musik zu hören. Dann kriegt er Entzugserscheinungen. Ja? Dann merkt er vielleicht einmal, dass er süchtig ist, dass er gar nicht loskommen kann. Ja? Und diese Musik des Teufels, die aus dem Götzendienst kommt, die Menschen wegführt von Wachheit und Nüchternheit. Alles unter euch geschehe in Nüchternheit, in Wachsamkeit. Das sind eigentlich die biblischen Anweisungen. Und deswegen darf ein Christ so eine Musik überhaupt nicht hören, weil sie bewirkt erwiesenermaßen genau das Gegenteil von Nüchternheit und Wachsamkeit, nämlich dass das Wachbewusstsein immer mehr ausgeschaltet wird und der Mensch offen wird für Geister und für emotionale, sinnliche Erfahrungen, die absolut nicht von Gott sind. Ja? Letztlich auch für Unzucht. Das ist eine Musik, in der Unzucht eingewoben ist. Hurerei, unreine Geschlechtlichkeit. Ja? Das ist ja in dem Namen Rock'n'Roll schon mit drin. Ja? Und das ist auch in dieser Musik mit drin. Und es gibt zum Beispiel auch interessante Zitate von Dan Lucarini, einem ehemaligen Lobpreisleiter, der dann später von dieser Musik losgekommen ist, der eben auch gesagt hat, wir haben die Leute letztlich auf eine ganz unreine und verkehrte Schiene gebracht mit unserer Musik. Ja, wir haben sie letztlich von dem Herrn weggeführt, obwohl wir meinten, wir führen sie in die Anbetung, in den Lobpreis. Ja, und deswegen müssen wir da wirklich aufwachen und prüfen, was hören wir selber, denn da fängt es an. Wisst ihr, wenn jemand selber diese Musik persönlich hört, dann hat er gar kein geistlich klares Urteil mehr und er wird irgendwo den Wunsch haben, diese Musik auch in seiner Gemeinde, in seinem Gottesdienst auch zu hören. Ja? Und umgekehrt ist es eben so, das kann man nachweisen, dass die Charismatiker genau diese Musik einsetzen, um die Leute da auch für ihren Geist, für diesen falschen Geist der Pfingst- und charismatischen Bewegung zu öffnen und ein Stück auch kirre zu machen, sie wirklich in diese Richtung abhängig zu machen. Und es ist so, dass eben diese charismatische Lobpreismusik ein Ritual ist, das immer wieder wiederholt werden muss und wo die Menschen brauchen, damit sie überhaupt für diesen Geist so richtig offen werden und dann in Fahrt kommen, in Schwung kommen. Deswegen bei fast jeder charismatischen Veranstaltung, egal was es ist, gibt es eine Lobpreiszeit. Wir waren ja selber 4 Jahre Charismatiker und meine Frau war eine Zeit lang Lobpreisleiterin, ja. Ja, und wir wissen, wovon wir reden. Ja, das ist, man hat die Leute angeheizt und man hat gesucht einen Punkt des Durchbruchs, so hat man das damals genannt, wo praktisch alle Leute bloß noch ekstatisch da waren und offen waren für alles und kein kritischer Gedanke und keine Überlegung mehr da war. Und dann kamen diese Geisterwirkungen, ja, dann kamen die Weissagungen und die Heilungen und die Dämonenaustreibung. Es gibt ein paar, die wissen Bescheid und kennen das auch, ja, Gott sei Dank nicht alle. Aber das ist dieses Ritual, das letztlich jetzt auch durch die Wirkung des Feindes in nüchterne, bibeltreue Gemeinden überall eingeschleust worden ist. Ja, und deswegen, das war eine geistliche Katastrophe, als die Berliner Erklärung von der Allianz feierlich zurückgenommen wurde. Ja, da wurde ein Damm offiziell mühsam eingerissen, den Vorväter mit geistlicherem Verständnis aufgerichtet hatten. Und die Erfolge war, dass die Gemeinschaftsbewegung inzwischen dermaßen charismatisiert ist, in vielen Bereichen jedenfalls, ja, dass man sie kaum noch von irgendwelchen modernen charismatischen Gemeinden unterscheiden kann manchmal. Also ich hatte mal einen Bruder, der hat mir erzählt, oh, bei uns in der Gemeinde war eine Frau, die war krebskrank und da haben sie ihr Dämonen ausgetrieben. Was denkst du denn, ist das gut? Und so, dann sage ich, hör mal, das ist eine extrem charismatische Praxis. Wo seid ihr denn da? Ja, in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Ja. Ja, aber das ist die Folge, wenn die Dämme gebrochen sind. Und wisst ihr, der erste Dammbruch ist meistens die Musik. Und dann könnt ihr mal selber nachgucken, ich weiß ja gar nichts von euch, ihr Lieben, ja, wo bei euch in den Kreisen oder vielleicht bei euch zu Hause im CD-Regal diese Lobpreismusik zu finden ist oder christliche Rockmusik, Popmusik. Ja? Und da fängt es an. Das ist eine Musik, die ist für einen Priester Gottes, der berufen ist, Gott geistliche Opfer darzubringen, unmöglich. Geht nicht. Passt nicht zusammen. Sage ich euch mal ganz offen, so wie ich sehe. Ihr müsst es selber prüfen, ihr müsst selber darüber mal nachdenken. Aber das ist aus meiner Sicht eine raffinierte List des Teufels über diese zugegebenermaßen äußerst attraktive, geschickt gemachte, eingängige Musik, die Seelen der Gläubigen wegzulocken von der Einfalt Christus gegenüber. Wisst ihr, die Musik ist attraktiv. Ich habe heute noch nach weit über 20 Jahren, kommen mir manchmal solche Lobpreislieder in den Sinn und du kriegst sie fast nicht raus, außer durch Gebet. Ne? Das geht ins Blut, das geht in den Körper. Ja? Damals waren wir noch so weit, dass wir bloß so beim Lobpreis bloß so ganz leichte Körperbewegungen gemacht haben. Die Generation danach, heute wird Hip-Hop getanzt. In den angesagten charismatischen Gemeinden geht's zu wie im Irrenhaus. Da wird am Sonntagmorgen Hip-Hop-Disco gemacht mit Mosh-Pit. Ja? Das heißt, die Leute, die extremeren jungen Leute, tanzen gegeneinander, boxen sich gegenseitig an und sind praktisch bis zur Besinnungslosigkeit tanzen die da ab. Ne? Kann auch eine Stunde dauern. Und das nennen die Anbetung. Ja, das ist nichts anderes als letztlich eine Orgie in heidnischer Ekstase und heidnischem Götzendienst. Ja? Und diese Dinge, die entwickeln sich in einer erschreckenden Weise zu einer Verführung, die rasch wachsende Gemeinden wie ICF, ich weiß nicht, bei euch in Sachsen ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber woanders Calvary Chapel und ICF, diese Gruppen sahnen hunderteweise Leute aus den Jugendgruppen von biblischen Gemeinden ab und die bieten ihnen praktisch nur Rock und Pop, keine Gemeindezucht, keine große Predigt, Rock und Popmusik, Disco, Easy Life, genießt das Leben und die Leute fallen scharenweise drauf rein. In der Gegend von Zürich baut ICF jetzt ein Tagungszentrum, so ein Gemeindezentrum mit 5000 Sitzplätzen. Ja? Und da geht die Post ab. Und da gehen die Leute aus den Brüdergemeinden hin, aus Krishona-Gemeinden, aus überall und pilgern dorthin, wo ihnen Ekstase geboten wird statt biblische Anbetung. Ja? Und das ist Abfall. Ja? Das ist eine furchtbare Verführung. Aber die beginnt dort, wo Gläubige sich einer Musik öffnen, die im Grund vom Feind kommt. Ja, die im Grund vom Kern her eine Musik ist, die die Dämonen ruft und anbetet und über die das Satan sich Anbetung von Christen stiehlt. Ja? Denn dieser Jesus, den die Charismatiker da so entzückt und ekstatisch anrufen, das ist nicht der Herr Jesus der Bibel, ja? Sondern es ist ein falscher, ein andersartiger Jesus. Wir haben heute Morgen 2. Korinther 11 gelesen. Ja? Ein andersartiger Jesus, ein andersartiger Geist, ein andersartiges Evangelium. Das ist die Verführung in der Endzeit. Ja? Und deswegen müssen wir da so wachsam sein und müssen uns bewusst sein, dass über dieses trojanische Pferd der Musik Gemeinden umgedreht werden. Wenn wir diese Art von Götzenmusik in unserem Heiligtum dulden, dann wird irgendwann der Herr betrübt aus der Mitte weichen müssen. Sage ich ganz knallhart. Ja? Das ist das Problem. Und ich könnte es euch jetzt vorlesen, es wird aber von der Zeit her nicht so ganz lang. Der Peter Masters, habe ich in meinen Broschüren lang zitiert, der sagt, überall dort, wo bibeltreue, nüchterne Gemeinden diese Lobpreismusik eingeführt haben, da haben sie erst ein Lied gesungen im Gottesdienst, dann zwei, dann drei, dann vier und irgendwann stand ein Schlagzeug vorne. Und irgendwann waren sie charismatisch und ökumenisch und haben von ihrem bibeltreuen Standpunkt sind weit abgewichen. Ja? Und das ist die traurige Geschichte von Hunderten von Gemeinden bei uns in Deutschland, ja? Und der Schweiz, wo auch immer das auftritt. Das heißt, wir müssen hier aufpassen, denn wenn wir diese Anbetung verunreinigen, mit falscher Anbetung vermischen, dann wird letztlich der Herr von uns weichen. Da müssen wir wachsam sein. Ja? Genauso wie es ein Gräuel war, als im Tempel Gottes der König Asa einen Götzenaltar aufgebaut hat. Vielleicht erinnert ihr euch aus dem Alten Testament. Ja? Der war in Damaskus und dem hat der Götzenaltar von den Götzen in Damaskus so gut gefallen, dass er gesagt hat, genau so einen will ich bei mir in Jerusalem stehen haben. Ja? Und er meinte womöglich, dass er damit den Gottesdienst für den Herrn verbessert und in Wirklichkeit war das ein Gräuel vor Gott und hat mit zu seinem Niedergang und Gericht geführt. Ja? Und genauso, wenn wir Götzendienst mit Gottesdienst vermischen, dann verderben wir die Gemeinde und wir brauchen uns nicht wundern, wenn dann die Gemeinden irgendwann mal der Verführung anheimfallen und keinen Widerstand mehr leisten können. Ja? Deswegen, die Musikfrage ist nicht nur irgendeine äußerliche, zweitrangige Frage, das ist auch nicht eine taktische Frage. So viele Gemeindeleiter heute sagen, oh, ich will doch die Jugend halten, also muss ich ja den Lobpreis und die Rock- und Popmusik dulden und vielleicht ein bisschen mit reinmixen, so nach dem Motto, ein bisschen Sauerteig belebt das Geschäft. Ja? Nur das Problem ist, die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt, es genügt schon ein wenig Sauerteig, damit am Ende der ganze Teig durchsäuert ist. Und diese Anpassungspraktiken führen dazu, dass scharenweise die jungen Leute irgendwann mal komplett wegbrechen. Und zwar ganz einfach, wenn du ihnen das als Köder gibst und sie da Gefallen dran finden, sagen sie, ich will aber jetzt die volle Dröhnung, ich will nicht immer nur ein bisschen. Ja? Und die volle Dröhnung gibt es eben beim ICF. Ja? Dort gibt es nichts anderes, anderthalb Stunden lang, mit Hip-Hop-Tanz, ja, und dann haben sie das, was ihrem Fleisch gefällt. Aber wenn wir liebevoll drum ringen und auch wirklich unsere priesterliche Berufung uns selber und unseren Geschwistern bewusst machen, dass wir einfach auch sagen, dass dieses Vorrecht beinhaltet auch die Verantwortung, dass wir unsere Anbetung von aller Vermischung mit heidnischem Götzendienst und heidnischer Götzenmusik fernhalten, dann können wir auch dem Herrn vertrauen, dass er unsere Gemeinden bewahrt. Bewahrt werden im Grunde nur die Gemeinden, die hier wirklich auch eine biblische Absonderung in diesem Punkt treffen. Ja? Mein Gott ist geduldig, Gott ringt um die Gemeinden. Es geht nicht sofort mit dem ersten Lobpreislied, dass hier alles zu Ende ist. Natürlich nicht. Ja? Aber wenn wir es nicht schaffen, diese Musik rauszunehmen oder rauszuhalten, dann werden wir uns nicht wundern brauchen, dass unsere ganzen wohlgemeinten Gemeindeaufbaugrundsätze letztlich kaputt gehen an diesem Punkt, weil wir nicht gewacht haben. Es ist Gott sehr, sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Anbetung der Götzen nicht mit der Anbetung des heiligen Gottes vermischt wird. Ja? Das sollten wir gelernt haben aus dieser Verkündigung. Und das ist einfach ein ganz entscheidender Punkt, ist, dass wir die Anbetung der Gemeinde lauter und rein vor Gott erhalten. Dazu gehören natürlich noch andere Dinge. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Gemeinde Gemeindezucht übt. Ja? Wenn wir dulden, dass irgendwelche Hure und Ehebrecher in der Gemeinde weiterhin sein dürfen und weiterhin anbeten dürfen, dann wird auch die Anbetung der Gemeinde verunreinigt. Das ist klar. Ja? Dazu gehört auch, dass die Lehre gesund ist. Ja? Dass Christus, der Ratschluss, das Evangelium richtig verkündigt wird. Das gehört auch dazu. Aber es gehört eben auch dazu, dass dieser Priesterdienst unvermischt mit dem Bösen, Römer 16, bleibt und dass wir nicht abirren in heidnischen Götzendienst mit unserer Anbetung. Und das möchte ich uns ans Herz legen, dass wir, da brauchen wir Besinnung, da brauchen wir Lehre darüber. Da müssen wir vor allen Dingen mit der jüngeren Generation wirklich liebevoll und in einer guten Weise reden. Das hat keinen Sinn zu sagen, nix da, die Musik kommt bei uns nicht rein. Ja, so einfach geht es meistens nicht. Ja, sondern man muss Argumente bringen. Man muss den jungen Leuten zeigen, woher kommt diese Musik? Was ist ihre Wirkung? Warum findet ihr sie so toll? Macht euch mal da Gedanken. Ja? Und man muss auch viel für die jungen Leute beten, aber heute auch schon für manche Ältere. Ne? Die Rock- und Popmusik ist ja schon ein paar Jahrzehnte zugange und es gibt auch schon 70-jährige Rockanhänger, ja, vielleicht nicht so unter den Christen, aber ja, das ist nicht nur ein Generationenproblem, ne? Aber es ist ganz wichtig, die Reinigung fängt in unserem persönlichen Leben an. Was hören wir? Was gefällt denn uns? Ja, wenn wir Priester sein wollen am Sonntag in der Versammlung, dann sollten wir sind Priester jeden Tag, rund um die Uhr. Ja, das ist nicht nur auf den Sonntag beschränkt. Deswegen fängt es da an, schon bei den Eltern und auch bei den Jüngeren, dass man einfach sieht, als gläubiger Christ sollten wir uns abkehren von dieser schmutzigen Musik der Welt. Ja, früher war das relativ klar, denke ich. Ja. Als ich mich bekehrt habe, da habe ich auch, ich weiß gar nicht wie viel, 20, 30, 40 Rock- und Pop-Schallplatten zerbrochen, auf die Müllkippe geschmissen und war so froh und dankbar und habe gewusst, das ist jetzt abgeschlossen, Schluss damit, aus. Das war mal. So wie Fernsehen und Disco und diese ganzen Dinge auch. Aber wenn heute sich junge Leute zum Teil bekehren, dann ändern sie nur noch ihre Musik von Black Metal zu White Metal. Ja? Und das ist im Grunde schlimmer fast noch als das Black Metal. Ja? Das ist nicht besser, wenn man den Namen des Herrn Jesus mit in diese dämonische, abgründige Musik hineinzerrt. Ja? Und das sind diese Dinge, dafür muss man ein Verständnis wecken durch biblische Lehre, und durch Ermahnung und durch Vorbild, ich denke, das ist eine ganz wichtige und heikle Aufgabe. Aber auf der anderen Seite glaube ich persönlich, dass bibeltreuer Gemeindebau nicht Bestand haben kann, wenn wir an dieser Front nicht wachsam sind und nicht auch einen klaren Standpunkt haben. Denn es geht um ein hohes Gut. Es geht um unsere höchste Berufung. Es geht darum, ob wir einen lauteren, Gott wohlgefälligen Priesterdienst tun und wirklich Anbetung im Geist und in der Wahrheit dem Herrn opfern oder irgendeine verdorbene, vermischte Anbetung, die Gott nicht akzeptieren kann. Ja? Und das ist nicht eine Kleinigkeit, das ist nicht eine taktische Nebenfrage, sondern das ist eine ganz wesentliche Frage für bibeltreuen Gemeindebau, auch für unser eigenes geistliches Leben. Ja? Und es kann sein, dass wir da sagen müssen, Herr, ich muss Buße tun, ich muss mein Herz reinigen von diesem Schmutz, auch von dieser Abhängigkeit und dann, dass man auch dann seine Regale reinigt. Ne? Und einfach sagt, so, weg mit dieser Musik. Ich will das nicht mehr in meinem Haus und in meinem Herzen haben. Da fängt es an. Und dann kann es in der Gemeinde auch gelingen, wenn wir persönlich da Buße getan haben und persönlich ein Verständnis haben von dem, was es bedeutet, als Priester Gottes zu leben, dann können wir auch gemeinsam uns darauf verständigen, dass wir nüchterne, geistliche Lieder singen und nicht weltliche Rock- und Poplieder. Ja? Das heißt nicht automatisch, dass es immer nur alte Lieder sein müssen. Wir dürfen auch darum beten, dass Gott noch neue Lieder schenkt, die eben nicht von diesem Rock- und Popgift vergiftet sind. Und das tut er vielleicht auch. Nur das Problem ist eben, neue Lieder hat die Gemeinde meistens nur in Erweckungszeiten geschenkt bekommen. Und wir haben gerade die Zeit des Abfalls und jetzt nicht die Zeit der Erweckung. Ja? Das ist ein Problem. Aber wir dürfen den Herrn bitten, Herr, schenk uns geistgewirkte Lieder, die wir heute für dich singen können und die frei sind von diesem Götzengift, von dieser Vermischung mit dieser Ekstasemusik. Ja? Das dürfen wir bitten. Also es geht gar nicht um alt oder neu, sondern es geht darum, dass wir diese heidnische Götzenmusik draußen halten und dass wir Musik haben, Lieder haben, die Gott ehren, die wirklich geistlich sind, die in Gnade gesungen werden. Vielleicht lesen wir nochmal die Kolosser 3-Stelle dazu zum Abschluss, damit wir das uns nochmal vor Augen führen. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Also die Grundlage muss die Lehre sein, das Wort Gottes. Das muss uns leiten, auch in unserer Anbetung. Es soll eine Anbetung in der Wahrheit sein. Und sie soll lieblich sein in Gnade. Sie soll geistliche Lieder sein, die der Geist Gottes wirklich auch geschenkt hat, die nach geistlichen Grundsätzen ausgerichtet sind. Und es betrifft den Text und die Melodie und die Lieder, die Art und Weise. Ja, und da sollen auch bei der Wiedergabe ganz gewiss nicht irgendwelche Schlagzeuge, E-Gitarren, diese ganzen Rhythmusinstrumente und Instrumente, die praktisch die Seele anpeitschen und die diese Ekstase-Effekte hervorrufen, die haben eigentlich in der biblischen Gemeinde nichts verloren. Ja? Also wenn das Schlagzeug schon mal irgendwo dasteht und benutzt wird, dann ist da geistlich der Tod im Topf. Ja? Das ist jetzt natürlich eine äußerliche Sache, man kann diese Lieder auch ohne Schlagzeug singen, aber man muss einfach sich klar machen, das betrifft die Inhalte, das betrifft die Melodien und es betrifft auch die Art und Weise, wie Musik gemacht wird. Ja? Dass es nicht dem Fleisch gefällt, so zackig und so, dass man mittanzen will, sondern dass es getragen ist, sodass der Inhalt wirklich im Mittelpunkt steht und der Herr die Ehre bekommt statt der Mensch. Ja? Darum geht es im Grunde. Und das möge der Herr uns schenken, dass wir da geistliches Unterscheidungsvermögen haben und dass wir an dieser Front auch einen klaren Stand bekommen oder bewahren, je nachdem, wo wir stehen. Aber es ist wichtig, damit unser Herr zu seinem Ziel kommt mit seiner Gemeinde. Amen. Ja, wir wollen auch da noch beten zum Abschluss und dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir preisen dich und danken dir für diese große, unbegreifliche Gnade, die du uns geschenkt hast, die wir einst Sünder waren, verdorben und feindselig gegen dich, in Unreinheit, unter dem Gericht. Ja, dass du solche, die so ferne von dir waren, nahen lässt zu dir. Ja, nahen lässt über alle Maßen durch dieses Opfer des Herrn Jesus dürfen wir in das himmlische Heiligtum eintreten, in deine unmittelbare Gegenwart, mit unseren Gebeten, mit unseren Lobopfern. Wir dürfen Priester sein. Herr, welch eine Gnade ist doch das. Und wie verstehen wir oft so wenig von diesem Auftrag. Wir bitten dich ernstlich, dass du unser Verständnis da vertiefst, dass du uns erweckst, dass du uns Gnade gibst, dass wir erkennen, was für eine herrliche und heilige und ehrfurchtgebietende Aufgabe du uns gegeben hast, was für einen Auftrag, dich im Geist und in der Wahrheit anzubeten, dir geistliche Opfer darzubringen durch Jesus Christus. Und schenke doch Gnade, dass wir auch ein Verständnis dafür entwickeln, was es in der heutigen Endzeit bedeutet, was da die Gefahren und die Listen des Widersachers sind, der die Musik der Götzenanbetung hineingeschmuggelt hat in die heilige Gemeinde Gottes. Du siehst, was da für Katastrophen passiert sind, was für Niedergang. Herr, schenke uns da doch ein klares Verständnis und gib, dass wir uns persönlich reinigen von dieser Musik und dass wir aber auch unsere Gemeinden rein erhalten, dass wir darüber wachen, dass dir überall dort, wo bibeltreue Gemeinde ist, auch ein geheiligtes und reines und lauteres Lobopfer dargebracht wird, damit du geehrt wirst, damit der Herr Jesus zu seinem Ziel kommt mit seiner Gemeinde. Darum bitten wir dich, segne uns und leite du uns und schenke, dass dieses Wort uns nachgeht und auch Frucht bringt in unserem Leben. Wir danken dir und preisen deinen wunderbaren Namen. Dir sei Ehre und Anbetung. Amen.